Ein Jahr Gefängnis, das hat der Staatsanwalt gefordert im Prozess gegen die vier Betreiber des Internetdienstes Pirate Bay. Die Pirate Bay soll massenhaftes Raubkopieren ermöglichen, deswegen wurde den Betreibern der Prozess gemacht. Prozesse wegen Internetpiraterie gibt es viele, auch gegen ganz normale Internetnutzer. Wir wollen deshalb gleich über eine Alternative zur bisherigen Praxis reden, über die Idee der Kulturflatrate. Vorher bringt uns aber unser Schwedenkorrespondent Albrecht Breitschuh in Sachen Pirate Bay-Prozess auf den neuesten Stand. Herr Breitschuh, gestern hat der Staatsanwalt sein Schlussplädoyer in diesem Prozess gehalten und eben ein Jahr Haft für jeden der vier Pirate Bay-Betreiber gefordert. Ist denn schon absehbar, ob das Urteil tatsächlich so weit gehen wird? Genaueres wissen wir am 17. April. Erst dann soll das Urteil gefällt werden. 6 Wochen zwischen den Plädoyers und dem Urteilsspruch, das ist ein ziemlich langer Zeitraum, zeigt wohl auch, wie komplex das Ganze ist. Und ich meine, wir haben die ganze Zeit über das Internet gesprochen, was ja so wunderbar schnell funktioniert. Jetzt auf einmal entdecken wir also wieder die Langsamkeit der Justiz. 6 Wochen also für die Urteilsbegründung. Der Verteidiger hat gerade sein Plädoyer gehalten, hat es gerade abgeschlossen, hat natürlich Freispruch gefordert, hat sich sehr siegesgewiss gegeben. Die Staatsanwaltschaft hatte ja gestern gesagt, jemand, der den Mantel eines Mannes hält, während dieser einen anderen Mann überfällt, ist automatisch ein Komplize. Und das war dann eben übertragen auf Pirate Bay. Sie hätten Beihilfe geleistet zur illegalen Kopien urheberrechtlich geschützter Werke. Also deswegen die Forderung nach einem Jahr Strafe, und die Verteidigung hat heute entgegengehalten, diese Anklage stünde auf sehr wackeligen Beinen. Pirate Bay sei so etwas wie ein Zwischenhändler, habe aber gar keine Verantwortung. Es gebe keinerlei Absprachen zwischen Pirate Bay und seinen Nutzern, kein rechtsverbindliches Verhältnis. Und dann sagte der Verteidiger noch, um wegen Mithilfe verurteilt zu werden, sei es eine unerlässliche Voraussetzung, dass man überhaupt wisse, worin die Tat denn überhaupt bestünde. Also die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert und ist sehr, sehr optimistisch auch, dass sie diesen Freispruch durchkriegt. Soweit ich diesen Prozess verstanden habe, war ja der Grundkonflikt, dass die Ankläger oder die Unternehmen, die den Prozess ins Rollen gebracht haben, gesagt haben, das sind Raubkopien. Pirate Bay, sie machen Raubkopien möglich, und sie selbst sagen, wir sind eigentlich nur eine Suchmaschine. Welche Vorwürfe gegen diese Pirate Bay Betreiber blieben dann in diesem Prozess überhaupt noch übrig? Also der Vorwurf der, sagen wir mal, der aktiven Unterstützung dieser Raubkopien, der ist schon nach dem ersten Prozesstag fallen gelassen worden. Da hatten die Staatsanwaltschaft und auch die Richter offensichtlich keine genauen Kenntnisse dessen, über das, was überhaupt möglich ist mit dieser Seite von Pirate Bay. Die Pirate Bay-Seite stellt ja nur diese sogenannten Torrents, also sowas wie Wegweiser, zur Verfügung, wie man eventuell an gewisse Dateien rankommt. Und das war schon ziemlich peinlich für die Gerichte. Da wurde auch ziemlich viel gelästert, auch von Seiten der Angeklagten, die sich mokierten über das unglaublich niedrige technische Verständnis der Richter und der Angeklagten. Was übrig geblieben ist, ist sowas wie so eine passive Mithilfe. Also man hat geduldet, man hat es durchaus zugelassen, möglicherweise sogar intendiert, dass man über die Seite von Pirate Bay sich dann auf verschiedenen Umwegen diese Dateien runterladen konnte. Und vor allem, man hat damit jede Menge Geld verdient, angeblich bis zu 10 Millionen schwedischer Kronen im Jahr. Das sind 860.000 Euro. Und deswegen also quasi der Vorwurf, man habe mit dem geistigen Urheberrecht, mit dem geistigen Werken anderer Leute auch noch Geld gemacht. Albrecht Breitschuh über den Prozess gegen die Pirate Bay Betreiber in Schweden. An Sie herzlichen Dank. Wir haben jetzt den Soziologen Volker Grasmuck im Studio. Wir wollen über die Kulturflatrate reden, die Sie vehement vertreten. Aber vorher zu diesem Prozess. Wie beurteilen Sie diesen Prozess in Schweden? Wird der Auswirkungen haben eventuell auf unseren Umgang mit dem Internet? Ich bin ebenfalls optimistisch, dass hier ein Freispruch erfolgen wird, und das wird natürlich die Frage aufwerfen, wie können die Urheber, deren Werke hier von Individuen untereinander ausgetauscht werden, denn vergütet werden. Und da ist Ihr Vorschlag eben die Kulturflatrate. Wir haben vorhin in unserer Debatte schon mal kurz über die Idee gesprochen. Ich will sie noch mal kurz skizzieren. Also man zahlt so eine Art Grundgebühr im Monat oder eine Pauschale, die könnte 5 Euro betragen oder 10. Und dafür darf man sich dann legal Kopien aus dem Internet herunterladen von Filmen, von Songs und so weiter. Diese Kulturflatrate, würde die solche Prozesse in Zukunft dann verhindern? Ja. Das historische Modell ist natürlich die Privatkopieschranke. Hintergrund: In den 1950er Jahren sind Tonbandgeräte für Privathaushalte verfügbar geworden und auch da hat die Musikindustrie gesagt, das ist unser Ende. Wenn Leute jetzt untereinander Dinge aus dem Radio aufnehmen können, dann kaufen sie ja unsere Produkte nicht mehr und haben da Maßnahmen vorgeschlagen, die weit in die Privatsphäre eingegriffen hätten. Das hat der Bundesgerichtshof damals unterbunden und der Gesetzgeber hat gesagt, dass man das, was man ohnehin nicht unterbinden kann und auch gar nicht möchte, zulassen muss. Aber damit die Urheber einen Anteil daraus bekommen, werden Kopiergeräte und später dann auch Lehrmedien mit einer Pauschalabgabe belegt. Und die werden über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber ausgeschüttet. Genauso soll das die Situation, die wir heute mit dem individuellen Austausch über Tauschbörsen im Internet vorfinden, ebenfalls gelöst werden. Die Logik ist ganz genau die gleiche. Die Idee ist ja dann, jeder zahlt, der einen Breitbandanschluss hat ans Internet, also der auch technologisch in der Lage wäre, sich Sachen herunterzuladen. Nun haben wir vorhin in unserer Debatte mit unseren Hörern darüber gesprochen und einer hat gesagt, er findet das ungerecht, weil er hat zwar einen solchen Anschluss, aber er will sich nichts runterladen und trotzdem muss er dann diese aus seiner Sicht Zwangsabgabe zahlen. Was sagen Sie solchen Leuten? Das ist ein Problem jeder Pauschale. Natürlich sehen wir das beispielsweise bei der öffentlichen Kulturförderung mit Steuermitteln, dass hier beispielsweise die Oper gefördert wird, aber nicht jeder Bundesbürger in die Oper geht. Wir haben das Gleiche natürlich immer wieder in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo Leute sagen, ja, ich habe in der Tat ein Radio, einen Fernsehempfänger, aber ich schaue ja nur sogenanntes Free-TV. Warum soll ich also die Öffentlich-Rechtlichen bezahlen? Free-TV wirft dasselbe Problem auf, denn im Supermarkt bezahle ich mit dem Preis für das Waschmittel natürlich den Film im Free-TV, den ich gar nicht sehe. Und schließlich natürlich auch bei der Urheberrechtsabgabe auf Lehrmedien kopiere ich ja nicht auf jeden Rohling, den ich kaufe, urheberrechtlich geschützte Werke anderer, sondern meine eigenen Daten. Und dennoch kann ich nicht an der Kasse sagen, bitte rechnen Sie jetzt die Urheberpauschale raus. Die Alternative wäre tatsächlich, wie vorgeschlagen von ihrer Musikredakteurin, ein System, das es erlaubt, präzise das und in dem Umfang, wie ich es nutze, zu bezahlen. Das hat die Verwertungsindustrie in der Tat seit Anfang der 1990er Jahre vorgeschlagen unter dem Stichwort DRM, also digitale Rechtekontrolltechnologie, die jeweils die Nutzung freischaltet, also nur streamen oder runterladen und dann einen Tag lang hören oder zwei Wochen lang oder zeitlich unbegrenzt oder übertragen auf drei andere Abspielgeräte und so weiter und so. Alles ist einzeln lizenzierbar und wird technisch mithilfe von Kryptographie durchgesetzt. Das Modell hat aber der Verbraucher nicht angenommen und auch die Musikmajors haben alle durch die Bank 2007 gesagt, dieses Modell ist gescheitert, das werden wir nicht fortsetzen. Und es hat viele Probleme, datenschutzrechtliche Probleme, aus denen dieses Modell heraus nicht funktioniert. Deutschlandradio Kultur, wir sprechen mit dem Soziologen Volker Grasmuck über die Idee der Kultur-Flatrate. Man versteht ja sofort, dass der Nutzer etwas davon hat. Also zumindest der, der bereit ist, der sich öfter etwas herunterladen möchte und auch bereit ist, diese Gebühr zu bezahlen. Wie ist das auf der anderen Seite der Leute, die Inhalte dafür zur Verfügung stellen? Wie kann man denn sicherstellen, dass die dann auch gerecht entlohnt werden über dieses Modell? Zum einen fallen damit natürlich nicht bestehende Einnahmemodelle weg. Es werden heute wieder in erheblichem Umfang Vinyl-Schallplatten verkauft, es werden weiterhin CDs verkauft, Leute werden weiterhin Konzertkarten kaufen. Aber ein bestimmter Bereich soll durch die Kulturflatrate abgedeckt werden und der soll, wie heute auch, die Einnahmen aus der Pauschalvergütung für privates Kopieren über Verwertungsgesellschaften ausgeschüttet werden. Verwertungsgesellschaften sind Mitgliedsorganisationen von Urhebern, die Einnahmen aus den Lehrmedienvergütungen untereinander aufteilen, nach bestimmten Schlüsseln, die demokratisch von diesem Kollektiv von Urhebern beschlossen werden. Für die Kulturflatrate das naheliegendste Modell ist natürlich, ein Download bedeutet eine Auszahlungseinheit. Und was im Vorgespräch ja in der Diskussion auch bereits angesprochen worden ist, für eine gerechte Verteilung muss man also die Zahl der Downloads erfassen. Und dazu ist es nicht notwendig, Nutzerdaten, sondern Nutzungsdaten zu erheben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das hat der Anrufer ja auch gesagt. Das Datenschutzrecht muss hier absolut gewährleistet werden. Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass dieses Modell gesellschaftlich akzeptabel ist. Das Modell Kulturflatrate, darüber haben wir gesprochen mit dem Soziologen Volker Grasmuck. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.